Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, Verse 1 bis 17. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Aber wie kann das geschehen? Fragte Nikodemus. Du als Lehrer Israels weißt es nicht, entgegnete Jesus. Ich will dir etwas sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugen, haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mit mir dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu erretten. Hallo, ich bin Jared Wenzel und ich bin einer von den Mitarbeitern hier bei Nordstern. Und ich freue mich heute ganz besonders über das Thema Gott begegnen, der intellektuelle Zugang. Weil das Thema nämlich meine Persönlichkeit sehr stark betrifft. Und ja, das ist heute mein erstes Mal beim Predigen. Sei mit mir ein bisschen gnädig. So. Genau, so. Ich will euch kurz was zu meiner Biografie erzählen, damit ihr versteht, wie das mir passt. So, ich komme aus den USA, aus dem Bundesstaat Ohio. Und ich bin zu einer Familie geboren worden, die nicht besonders christlich waren. So, aber meine Eltern erzählen mir, dass ich von Geburt an Theologe war. Sobald ich sprechen konnte, habe ich angefangen, verschiedene Fragen zu stellen, von denen meine Eltern nichts antworten konnten. So, das hat meine Eltern ein bisschen inspiriert, ihre eigenen Fragen zu stellen. Und wir sind danach zum ersten Mal in die Kirche gegangen als eine Familie, als ich so ungefähr 7 Jahre alt war. Das war die Kirche meiner Oma. Und ganz ehrlich, habe ich nicht so viel da mitgekriegt, außer dass die meisten Leute so alt wie meine Oma waren. So, ich kann mich noch erinnern, ich habe immer Ärger gekriegt, weil meine Eltern sie haben entschieden, nicht jedes Wochenende dahin zu gehen. Und ich glaube, die Frau, die Sonntagsschulleiterin in ihrem hohen Alter, irgendwie nicht verstehen konnte, dass ich als Kind kein Auto fahren kann. Und daher, sorry. Genau, aber ich wollte aber mit 7 schon Prediger werden. Das war mein Traum, zumindest für eine kurze Phase, und heute ist das Realität. So, genau. So, leider ist diese Phase zu Ende gekommen nach dem 11. September, als die Pastoren erzählt hatte, dass Amerika dafür schuld sein sollte, dass die Terroristen uns angegriffen haben. Und die hat erzählt, dass wir eigentlich daher keinen Grund hätten, Al-Qaida anzugreifen als Nation. Das hat meinen Vater tief verletzt. Die hat versucht, das sehr theologisch zu machen, aber das hat meinen Vater sehr tief verletzt. Und wir sind danach aus der Kirche rausgetreten. Und mein Vater wollte danach nie mehr das Thema Religion Raum geben. Genau, aber danach war Politik die Diskussion, die ständige Diskussion in meiner Familie. Und das hat meine Persönlichkeit auf jeden Fall geprägt. Manche von euch kennen mich, dass ich sehr gerne die tiefe Themen diskutiere, die auch manchmal Leute auf die Nerven gehen. So, genau, aber meine theologische Phase ist nicht zu Ende gekommen. So, ich habe immer noch mich für Gott interessiert. Und ich habe dann als Jugendlicher immer mit meinem PC die verschiedenen Religionen der Welt angeguckt und bin auch ganz oft ins Gespräch mit Leuten gekommen, die gläubig waren aus verschiedenen Religionen. Und ich hatte einfach Sehnsucht danach, eine Gruppe zu finden, mit denen ich meinen Glauben teilen konnte. Und aber die Christen haben mich immer am stärksten interessiert. Aber ich bin immer wieder zu diesem Punkt gekommen, wo zumindest in ihren Glaubensbekenntnissen glauben die Christen, dass Jesus Gott ist, dass er auferstanden ist und dass er wiederkommt. Ja, ich konnte das nicht glauben, dass Jesus Gott ist. Ich dachte, er war einfach ein inspirierender Mensch. Die Auferstehung konnte ich auf jeden Fall nicht glauben und die alte von Menschen geschriebene Bibel sowieso nicht. So. Genau, aber irgendwann war das auch Schluss mit meiner Phase. Ich habe einfach entschieden, wenn Gott mich irgendwann sich zeigen wollte, konnte er das machen. Das hat sich aber geändert, als ich in der 11. Klasse war, habe ich eine existenzielle Krise gehabt. Ich will das nicht so viel erzählen, was da alles passiert ist, aber das ist, ja, man könnte sagen, dass ich in dieser Krise eine intellektuelle Begegnung, einfach eine Begegnung mit Gott hatte. So, ja, genau. So, mitten in dieser Krise hat ein Freund von mir mich zum 1000. Mal eingeladen, zu einem Hauskreis zu kommen, das war alles Jungs aus meiner Klasse. Die meisten habe ich ganz ehrlich nicht gemocht und ich wollte nicht dahin gehen. Aber ich bin doch mitgegangen. Ich hatte keinen Führerschein. Mein Freund hat einen Führerschein und wir haben einfach gesagt, okay, lass uns das machen. So. Genau. Wir waren da und der Leiter hat aus dem Bibel, aus Hesekiel 36 folgendes Vers gelesen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, als ich dieses Vers gehört habe, hat das mein Leben geändert. In diesem Moment habe ich wirklich eine Begegnung mit Gott gehabt. Und der Leiter hat danach gefragt, hey Jungs, wie sieht eure Beziehung mit Jesus aus? Es gab 12 andere Jungs dabei, sie haben alle erzählt, wie ihre persönliche Beziehung mit Jesus war. Und ich habe einfach gesagt, hey Jungs, ich habe keine Beziehung mit Jesus. Ich will aber eine heute anfangen. Und so hat nach einer langen intellektuellen Suche nach Gott meine Beziehung mit Jesus angefangen. Ich will jetzt mit euch durch die Geschichte von Nikodemus gehen, seine Begegnung, denn ich sehe Ähnlichkeiten in dieser Geschichte zu meiner persönlichen Begegnung mit Jesus. Und ich glaube, dass man in diesem Text viel zum intellektuellen Zugang sehen kann. Ich glaube, eine große Frage für Menschen ist, wie passen Intellekt und Glaube zusammen? Und ich sehe in diesem Text zumindest einen Prozess, wie ich mit dieser Frage umgehe. Ich verstehe den intellektuellen Zugang zu Gott in 3 Schritten. Erstens, Jesus interessiert mich. Zweitens, Jesus verstehe ich. Und drittens, Jesus vertraue ich. Erstens, Jesus interessiert mich. Wer war denn Nikodemus? Im Vers 1 sagt es einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus. Nikodemus war also ein Pharisäer und die Pharisäer waren eine von den großen Gruppen dieser Zeit innerhalb des Judaismus in Israel. Und er war also ein Theologe und sogar einer von den Leitern des jüdischen Volkes. Er war auf jeden Fall sehr einflussreich und bestimmt bekannt. Wir erfahren auch später im Kapitel 19, dass er ein sehr reicher Mensch gewesen war. Aber wie ist es dazu gekommen, dass ein Leiter und wichtiger Theologe des jüdischen Volkes auf einmal heimlich in der Nacht zu Jesus kommt? Jesus hatte keine große theologische Ausbildung, war eigentlich ein Bauhandwerker von Beruf und kam aus Nazareth, ein kleines Dorf von höchstens 400 Einwohnern. Ich stelle mir irgendwie vor, wie das gehen würde, wenn ein Soziologe der Frankfurter Schule irgendwie einem Handwerker aus einem kleinen Dorf am Arsch der Welt nach intellektuellen Antworten zu den schwersten Fragen des Lebens fragen würde. Ich glaube, dass Jesus einfach eine krasse Persönlichkeit sein musste. Wir sehen im Vers 2, wie Nikodemus auf die Idee gekommen ist, zu Jesus zu gehen. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesu Wunder haben also Nikodemus zumindest überzeugt, dass er von Gott ist. Dadurch hatte Jesus seine Aufmerksamkeit gekriegt. Das ist aber interessant, weil die anderen Pharisäer Jesus nicht ertragen konnten. Sie waren ihm sogar Feinde, was auch wahrscheinlich ein Grund ist, warum Nikodemus heimlich zu Jesus kommt. Aber in einer Zeit, wo die bekannte Persönlichkeiten der damaligen Gesellschaft Jesus abgelehnt hatten, sieht Nikodemus was, das ihn zu Gedanken bringt. Nikodemus sieht zwar in Jesus eine interessante Person, die von Gott sein muss und der auch vielleicht seine Fragen antworten kann. Vielleicht ist das auch bei dir so. Du merkst, was krass ist bei Jesus. Dass er kein normaler Mensch ist. Bei mir war es zumindest so. Auch bevor ich Christ war, war ich von Jesus inspiriert und für ihn interessiert. Ich würde also diesen Schritt mit anderen Worten beschreiben als: ich habe Interesse, aber ich habe intellektuelle Anfrage. Man muss auch nicht von seiner Gottheit überzeugt werden, um dieses Interesse für Jesus zu haben. Goethe hat gesagt, wenn nie das Göttliche auf Erden erschien, so war es in der Person Jesus Christus. Gandhi sagt, Jesus nimmt in meinem Herzen den Platz eines großen Menschheitslehrers ein, die mein Leben beträchtlich beeinflusst haben. Jesus ist auf jeden Fall ein Mensch, der Christen und Nichtchristen seit 2000 Jahren ständig durch sein Leben und seine Lehre konfrontiert. Aber Nikodemus sieht Jesus und muss ihm unbedingt seine Fragen stellen. Und für mich ist das der erste Schritt des intellektuellen Zugangs, ist zu Jesus zu gehen und anzugucken, was er zu sagen hat. Ich glaube, du wirst überrascht, welche Antworten da sind. Es könnte aber sein, dass du auch vielleicht schon Herausforderungen findest, zu Jesus zu gehen, auch bevor du wirklich angefangen hast, Fragen zu stellen, was Christen wirklich glauben. Vielleicht Herausforderungen wie Nikodemus, wo Jesus unter einflussreiche Menschen nicht so in ist und du willst nicht out werden. Vielleicht glaubst du, dass Glauben und Zweifeln gar nicht zusammenpassen. Es kann sein, dass du denkst, Zweifeln einen Grund ist, nicht zu glauben. Ich sehe aber Zweifeln ein bisschen anders. Ich bin der Meinung, dass Zweifeln völlig normal sind, für Christen und für Nichtchristen. C.S. Lewis sagte, Glaube, in der Art, wie ich das Wort gebrauche, ist die Kunst, an Dingen festzuhalten, die der Verstand bereits akzeptiert hat. Auch wenn sich die Gefühle ändern sollten. Deshalb ist Glaube so wichtig. Wer seinen Gefühlen keine Grenzen setzt, kann weder ein echter Christ noch ein echter Atheist sein. Ich finde es interessant, was C.S. Lewis hier über Zweifeln sagt. Weil er sieht Zweifeln eigentlich als etwas von Gefühlen geprägt. Man muss mit seinem Verstand eine Entscheidung treffen, was er glaubt. Und wenn man entscheidet, etwas zu glauben, wird man trotzdem immer von Zweifeln bedroht. Aber ein wichtiger Teil des christlichen Glaubens für mich ist, dass man immer wieder mit Jesus intellektuell interagieren muss, um seinen Verstand gegenüber seinen Gefühlen des Zweifelns mit klaren Augen zu sehen. Aber wie kann man heutzutage Jesus intellektuell begegnen? Wie kann man ihm überhaupt Fragen stellen? Für mich ist es die Bibel, wo ich Jesus Antworten finden kann auf meine intellektuellen Fragen. Es könnte sein, dass du momentan da sitzt und du denkst, Jared, das wäre schön, Jesu Antworten anzugucken, aber die Bibel ist doch keine legitimierte Quelle. Ich war einmal auch dieser Meinung und ich verstehe, warum man das glaubt. Es gibt auch ganz viele schlaue Menschen auf der Welt, die das glauben. Aber ich finde es interessant, manchmal mit Leuten darüber zu reden. Weil ich habe das Gefühl, dass viele Menschen sowas sagen, ohne dass sie irgendwie Gedanken gemacht haben, ob das stimmt oder nicht. Was es wirklich dazu sagen gibt. Ich kann mich daran erinnern, als meine Tante mir irgendwann zugekommen ist und gesagt hatte, etwas wie, die Bibel ist doch einfach ein Buch, das ein paar hundert Jahre nach Jesus geschrieben wurde, von einem Menschen irgendwo in einem Zimmer, der das alles ausgedacht hatte und es danach sehr gut verkaufen konnte. Ich fand das aber sehr interessant, weil es eigentlich keine Historiker gibt heute, Christen oder nicht, die heute diese Meinung haben. Daher ist diese Idee einfach komplett ausgedacht, ohne Befund. Aber als ich das sagen wollte, war sie schon weg. Sie hatte wirklich keine große Interesse, meine Meinung zu hören oder auch vielleicht anzugucken, welche Meinungen wirklich in der wissenschaftlichen Welt existieren. Und ich habe das Gefühl, dass das oft bei Menschen der Fall ist. Ich glaube, die Bedienung deines Verstandes besteht daraus, auch skeptische Meinungen zu hinterfragen und zumindest am Ende eine informierte Meinung zu haben. Daher lade ich euch wirklich ein, Jesus und die Bibel wirklich anzugucken und das zu gucken, was es wirklich zu dir zu sagen hat auf deinen Fragen. Nimm dir die Zeit, dich mit dem Glauben und deinen intellektuellen Fragen auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass es sich lohnt. Das bringt mir aber weiter zum zweiten Schritt. Jesus verstehe ich. Wenn Nikodemus Jesus seine Fragen stellt, ist es so, dass Jesus ihm wirklich Antworten gibt. Er macht sogar Sinn. Die Antworten Jesu lauten: Ich glaube einfach, was ich sage und mache keine Gedanken. Er antwortet gerne die Fragen von Menschen in der Bibel. Jesus hatte gerne intellektuelle Begegnungen mit Menschen und war komplett offen für Skeptiker. Aber in seinen Antworten findet man manchmal auch vielleicht Antworten, die er nicht erwartet hatte oder nicht mag oder glauben will. Und ich glaube, dass es genauso bei uns passiert. Ich würde also den zweiten Schritt mit anderen Worten beschreiben als der Schritt, wo man wirklich seine Fragen gestellt hat und anfängt, Jesus' Antworten zu verstehen. In diesem Schritt fängt man an, wirklich zu raffen, was die christliche Perspektive wirklich ist. Aber lasst uns angucken, wie Jesus mit Nikodemus' Fragen umgeht. Nikodemus kommt zu Jesus mit Fragen, weil er merkt, Jesus ist bestimmt von Gott. Aber was Jesus zu sagen hat, ist sehr schwierig für ihn. Ein schwieriges Konzept von Jesus können wir im Vers 3 sehen. Jesus entgegnete: Ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. In Vers 4 fragt Nikodemus, wie das sein könnte. Wie könnte ein Mensch neugeboren werden? Jesus erklärt ihm dann, dass es einen körperlichen Geburt gibt und einen geistlichen. Vers 6. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. In Vers 8 vergleicht Jesus dieses Ereignis als etwas wie der Wind. Du kannst Wind nicht mit deinen eigenen Augen sehen, aber man hört es. Und das ist genauso mit dem Neugeburt. Du siehst es nicht, aber man sieht die Auswirkung im Leben des Menschen. Ich glaube, was Jesus hier sagt, geht sogar für alle spirituelle Themen. Das Spirituelle ist etwas, was wir wirklich nicht mit unseren eigenen Augen angucken können. Aber wir sehen die Konsequenzen einer spirituellen Welt. Aber Nikodemus fragt Jesus, das weiter zu erklären, wie das sein könnte. Ich glaube, in dieser Frage von Nikodemus sehen wir etwas tiefer, als dass er einfach nicht versteht, was Jesus meint. Ich glaube, dass das, was Jesus sagt, widerspricht sein Weltbild, seiner ganzen Ideologie. Er versteht, was Jesus meint, aber er versteht nicht, wie das sein kann, was Jesus sagt. Aber warum? Nikodemus hatte viel Geld und viel Einfluss. Er war sowohl ein guter Mensch, der sehr fromm war, als auch einer von den leitenden Intellektuellen seiner Zeit. Er war Teil der Pharisäer, die für ihre extreme moralische und intellektuelle Überlegenheit bekannt waren. Die Pharisäer waren besonders stolz darauf, dass sie moralischer und intelligenter als andere Leute waren. Man könnte sie sogar als selbstgerecht beschreiben. Aber Jesus widerspricht die Ideen der Pharisäer, wenn er sagt, dass man neugeboren werden musste, um ins Reich Gottes zu kommen. Jesus sagt damit, dass Gott etwas anderes erwartet als die moralische und intellektuelle Überlegenheit der Pharisäer. Was ist denn der Neugeburt? Ich würde es also als ein neuer Anfang mit Gott beschreiben. Jesus beschreibt es als geistige Geburt. Ich sehe diese Geburt als den Anfang einer neuen Beziehung mit Gott. Im Neugeburt sieht Jesus die Welt nicht als eine Welt von guten und bösen Menschen. Für ihn ist es nicht eine Welt, wo manche besser sind als alle anderen, sondern es ist eine Welt voller Menschen, die alle gleich einen neuen Anfang mit Gott brauchen. Diese Lehre widerspricht Nikodemus und die Pharisäer in allen Bereichen, ihre Theologie und Philosophie. Damit dem Neugeburt ist ein Element entscheidend. Dieses Element ist weder moralisch noch intellektuell, sondern es ist der Glaube, der entscheidend ist. Der Glaube, das ist weder moralisch noch intellektuelle Überlegenheit, sondern es ist der Glaube, der entscheidend ist. Der Glaube an den Sohn Gottes. Diese Lehre gibt keinen Raum für Selbstgerechtigkeit. Das ist vielleicht am Anfang keine schöne Wahrheit für Menschen, die denken, dass sie besser sind als alle anderen. Für religiöse Menschen. Für Menschen, die vielleicht denken, dass sie ein schönes Leben haben, ohne dass sie irgendwie etwas von jemandem brauchen. Aber was Jesus hier sagt, ist wirklich ganz schön für Leute mit Problemen. Mit Sachen, die sie vielleicht nicht anderen Menschen sagen wollen. Menschen, die von außen nicht gut aussehen, die vielleicht arm sind oder Probleme mit Alkohol oder Drogen haben, Verbrecher, Außenseiter der Gesellschaft, die sogenannte Schwachen. Dies ist aber auch eine schöne Wahrheit für Leute, die vielleicht von außen sehr gut aussehen, aber die was drin ist, verstecken wollen. Leute, die versuchen, immer eine schöne Fassade aufzubauen. Und gleichzeitig sieht man bei Jesus, dass er trotz seiner intellektuellen Brillanz nicht unbedingt nur mit anderen schlauen Menschen die ganze Zeit rumhängt. Da Jesu Gemeinschaft nicht durch Überlegenheit und Selbstgerechtigkeit geprägt ist, sondern durch Demut. Eine Gemeinschaft durch Gottes Gnade definiert. Und genau dieses Antwort von Jesus ist problematisch für jemanden wie Nikodemus. Er ist Teil einer Gruppe von Menschen, die besonders stolz auf ihre Überlegenheit sind. Für die ist ihre Beziehung mit Gott nicht durch Gnade geprägt, sondern sie haben eine Beziehung nur, weil sie gut genug für Gott sind. Nur weil sie fromm genug sind und die bessere Ideologie haben. Und deshalb haben die Pharisäer einen starken Hass gegenüber Jesus, der dazu führt, dass sie ihn verfolgen, am Ende mit Hilfe der Römer kreuzigen. Genau deswegen, dass er diese Lehre weitergegeben hat. Jesu beste Freunde waren Menschen, die sehr einfache Menschen waren. Menschen, die sonst nie bekannt werden würden. Seine beste Freunde, die heute sehr bekannt von Leuten im Westen sind, wie zum Beispiel Petrus und Johannes, und waren total simple Menschen, die ohne Jesus wirklich keine große Bedeutung in der Weltgeschichte haben würden. Manche waren sogar Außenseiter, ehemalige Zöllner, die die Gangster aus dieser Zeit waren. Prostituierte, Ehebrecher, arme Leute, Behinderte. Ganz oft waren diese Leute, die von den Pharisäern diskriminiert wurden. Und genau deswegen hasst die meisten von denen Jesus. Da für Jesus diese Menschen, genau wie die sogenannten Überlegenden, ein neuer Anfang in der Person Jesus Christus haben dürfen. Jesus zeigt auch in dem Gespräch, dass Neugeburt keine neue Idee ist. Es ist nicht eine Idee von Jesus im ersten Jahrhundert, sondern eine Idee genau aus dem Text im Alten Testament, die mir zum Glauben gebracht hat, als ich es gelesen hatte oder gehört habe. So, wenn Jesus sagt im Vers 5, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, bezieht er sich auf einen Text aus dem jüdischen Buch Hesekiel Kapitel 36. Das ist auch genau dieser Text. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von aller eurer Unreinigkeit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Dieses Buch, Hesekiel, wurde circa 600 Jahre vor Jesus geschrieben. Und Jesus hatte genau dieses Text aus diesem Buch in Sicht, wenn er mit Nikodemus spricht. Und mit dieser Idee sagt Jesus, glaube ich, dass er jetzt der ist, der diese Botschaft aus dem Alten Testament Realität macht. Er ist da, um wirklich diese alte Botschaft in Gang zu setzen. Wir sehen also, dass Jesus eine komplett andere Ideologie als Nikodemus hat. Aber interessanterweise sind seine Ideen tief in dem Alten Testament verwurzelt, dass Nikodemus ganz gut verstehen sollte. Und Nikodemus fängt aber hier in diesem Gespräch wirklich zu verstehen, wirklich zu raffen, was er meint. Er wird aber auf jeden Fall in diese Diskussion von Jesus herausgefordert. Und ich würde sagen, das ist oft der Fall, wenn man anfängt, Jesus zu verstehen, dass sie wirklich von Jesus herausgefordert werden können. Ich glaube, im 21. Jahrhundert ist es wirklich so, dass wir diese Idee, herausgefordert von Gott zu sein, ein bisschen unangenehm finden. Ich spreche zumindest aus meiner Erfahrung. Ich bin wirklich davon ausgegangen, dass wenn es einen Gott geben würde, dann musste er so sein, wie ich mir am besten vorstellen würde. Ich wollte wirklich nur an einen Gott glauben, der das macht, was ich gut finde. Ich glaube aber, dass wenn es wirklich einen Gott gibt, sollen seine Ideen und seine Antworten auch meine Ideen widersprechen dürfen. Wenn er uns geschaffen hat, dann darf er auch andere Ideen haben. Ich glaube, dass wir Menschen aber ganz oft anders damit umgehen, wo einfach unsere Ideen teilt. Ich finde aber wirklich, dass ein gesunder Glaube davon bestimmt ist, dass man mit Gott wirklich diskutiert und auch sogar manchmal kämpft. Aber am Ende ist Gott Gott und es ist nicht schlecht, wenn er anders ist, als ich mir vielleicht vorstelle und vielleicht etwas anders macht, als ich das machen würde. Das wäre, glaube ich, echt schlecht, wenn ich Gott wäre. Und ich würde sagen, dass es sein kann, dass du am Ende zum Schluss kommst, dass du nicht an den christlichen Gott glaubst. Ich will nur damit sagen, dass wenn Jesus wirklich Teil des dreieinigen Gottes ist, wie wir Christen glauben, dann kann es sein, dass er manchmal andere Meinungen hat, als die Menschen, die er geschaffen hat. Also Leute, ganz ehrlich, wundere dich nicht, wenn Gott dich intellektuell herausfordert. Ich glaube, wenn dieser Gott existiert, wie ich denke, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass er nicht wie ein Kind ist, wo ich sofort raffen kann, was er sagt. Sondern ich werde wirklich damit kämpfen müssen, weil er meinen Intellekt geschaffen hat. Und seine Ideen sind größer als ich. Und ich finde das wirklich spannend, als gläubiger Mensch zu versuchen, ihm zu verstehen. Wirklich mit ihm manchmal zu kämpfen. Und ich würde sogar sagen, dass wenn Gott wirklich immer ganz schön in deinen Schubladen passt, dann ist er am Ende wirklich wahrscheinlich kein Gott. Aber Jesus erzählt weiter etwas, das wirklich überraschend für Nikodemus sein musste. Das auch für mich den dritten Schritt des intellektuellen Zugangs beschreibt. Jesus vertraue ich. Jesu Antwort auf Nikodemus' Frage, wie man ins Reich Gottes kommt, ist der Neugeburt, aber mit einer echt interessanten Ergänzung. In den Versen 16 bis 17 sagt er, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Jesus sagt damit etwas, das auch dafür ein Grund ist, warum die Pharisäer ihn tot sehen wollten. Er verkündet damit eine Botschaft, in der Jesus der Messias ist, der lange erwartet von den Juden ist. Die Juden haben auf einen König, der Nachkommen Davids, gewartet, der sie von ihren Feinden retten würde. Und Jesus sagt, ich bin der. Dies ist die zentrale Botschaft der Christen, das Evangelium, dass Jesus der Messias ist, der Erlöser, der Retter, der Heiland, der König. Und in Vers 16 sagt Jesus, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Wir Christen glauben, dass Jesus wirklich in die Welt gekommen ist, um das perfekte Leben zu leben, was wir nicht leben können. Und er ist den Tod gestorben, den wir eigentlich verdient hätten. Und wir glauben, dass Jesus danach 3 Tage später auferstanden ist und damit den Tod besiegt hatte. Und dadurch hat er Böse, Sünde und Tod besiegt. Durch Jesus Christus kommt man ins Reich Gottes durch Glaube an einen Gerechten, anstatt durch Selbstgerechtigkeit. Römer 6, Kapitel 23. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist die Botschaft der Christen, die Jesus Nikodemus erzählt. Und die Frage ist, was heißt denn diese Botschaft für uns? Das bringt mir jetzt zum zentralen Punkt in dieser Predigt. Der christliche Glaube ist zwar eine Perspektive, die aus intellektuellen Wahrheit besteht, aber es ist mehr als eine Perspektive, die man verstehen muss oder soll. Es ist mehr als eine Liste von Sachen, die man machen muss, sondern er ist eine Person, die man vertraut. Der christliche Glaube ist Glaube an einen Menschen, der existiert hatte. Und wenn man dazu kommt, dass man versteht, wer er war und ist und was er zu sagen hat, muss man entscheiden, ob man ihm mit seinem Leben und sogar mit seinem Intellekt vertraut. Der Papst Benedikt der 16. hat dieses Konzept sehr gut in seinem Buch Einführung in das Christentum beschrieben. Ich werde das jetzt lesen. Der christliche Glaube ist mehr als Option für einen geistigen Grund der Welt. Seine zentrale Formel lautet nicht, ich glaube etwas, sondern ich glaube an dich. Er ist Begegnung mit dem Menschen Jesus und erfährt in solchen Begegnungen den Sinn der Welt als Person. Christlicher Glaube lebt davon, dass es nicht bloß objektiven Sinn gibt, sondern dass dieser Sinn mich kennt und liebt. So ist Glaube, Vertrauen und Lieben letztlich eins und alle Inhalte, um die der Glaube kreist, sind nur Konkretisierungen der alles tragenden Wende, dass ich glaube an dich. Der Entdeckung Gottes im Antlitz des Menschen Jesus von Nazareth. Ich weiß nicht, wo du jetzt bist auf deiner intellektuellen Reise. Es kann sein, dass du im Schritt 1 bist, wo du jetzt sagen würdest, Jesus interessiert mich. Wenn du in diesem Schritt bist, würde ich dich einladen, zu gucken, ob es Antworten auf deine Fragen gibt. Zu gucken, ob was die christliche Perspektive wirklich ist. Nordstern ist eine Kirche offen für alle, egal wo sie in ihrem Glauben sind. Und daher diskutieren wir gerne über Glaube. Es kann aber auch sein, dass du im zweiten Schritt bist. Du kannst sagen, Jesus, verstehe ich. Du verstehst die Kiste-Perspektive. Und vielleicht versuchst du, jetzt zu entscheiden, was du damit machst. Ich bin in diesem Schritt eine sehr lange Zeit geblieben. Ich hab die Perspektiven der Christen verstanden. Ich habe Jesus zumindest ein bisschen verstanden. Und es hat mir sogar Sinn gemacht. Aber am Ende habe ich einfach gesagt, ich will das nicht glauben. Was aber natürlich heute nicht mehr der Fall ist. Aber ich lade dich wirklich ein, den dritten Schritt zu nehmen, wo du sagst, Jesus, vertraue ich. In dieser Phase merkst du die Antworten und du sagst, das will ich haben. Das war für mich dieser Moment, als ich den Text aus Hesekiel gehört habe. Für mich hat dieser Prozess ungefähr 3 Jahre gedauert. Ich glaube, das ist oft so bei jemandem, der eher intellektuell tickt. Für Nikodemus hat es auch ein bisschen gedauert, bis Jesus schon von seiner Gruppe gekreuzigt wurde. Aber im Kapitel 19, Verse 39 bis 40 sehen wir Nikodemus noch einmal. Da sagt es, auch Nikodemus, der Jesus am Anfang einmal bei Nacht aufgesucht hatte, war gekommen. Er brachte etwa 100 Pfund, eine Mischung von Myrrhe und Aloe mit. Die beiden Männer nahmen den Leichnam Jesu und wickelten ihn unter Beigabe der wohlriechenden Öle in Leinenbinden, wie es der jüdischen Begräbnissitte entspricht. Das ist überhaupt nicht klar, ob Nikodemus Christ geworden ist, das wird er heute bestritten. Aber ich glaube, wenn du das anguckst, siehst du, er begräbt Jesus mit genug Öl, einen König zu begraben, könnte man so sagen. Ich finde, das sagt schon was. Dabei hätte er wirklich sein Reichtum ausgegeben. Oder so würde ich vermuten. Aber wenn du sagst, dass du Jesus vertraust, ist dieser Prozess des intellektuellen Zugangs nicht vorbei. Ich glaube, dass dieser Prozess weiter der christliche Glaube beschreibt. Als Christ kommt man immer wieder zu Jesus und muss sich auseinandersetzen mit dem, was Jesus zu sagen hat. Man versteht und muss die Entscheidung treffen, ihm immer wieder zu vertrauen. Paulus beschreibt diesen Prozess im Römer 12, Vers 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn du sagst, ich bin Christ, lade ich dich ein, dich immer noch wirklich intellektuell mit dem Glauben auseinanderzusetzen und diese 3 Schritte weiterzunehmen und weiterzugucken, was es heißt, Jesus zu vertrauen. Am Ende dieser Predigt komme ich aber zu Gedanke, wie ich als Intellektueller in meiner Beziehung mit Gott wirklich sehe. Wir diskutieren in dieser Predigtreihe über die verschiedenen Zugänge zu Gott. Und ich glaube, dass jedes Zugang wirklich in der persönlichen Beziehung mit Gott vielleicht ein anderes Gottesbild hat. Ich stelle mir den Gott des künstlerischen Zugangs vor, als jemand, der wirklich kreiert und Kunst weiter inspiriert. Ich sehe der Gott des gemeinschaftlichen Zugangs als jemand, der wirklich eine schöne Gemeinschaft aufbaut, geprägt von Gnade und purer Gerechtigkeit. Und ich sehe der Gott meines intellektuellen Zugangs als einen Gott des brillanten Intellekts, von dem ich viel zu lernen habe. Ich sehe einen Lehrer, der mir Worte des ewigen Lebens gibt. Und das alles sehe ich in der Person Jesus Christus. Ich ermutige euch, ihn zu begegnen. Also, wir hören jetzt ein Musikstück und während dem Musikstück ist es einfach eine schöne Zeit, zu reflektieren, Gedanken zu machen über vielleicht auch darüber, was ich gerade gesagt habe. Und benutzt diese Zeit auch, eure Fragen aufzuschreiben. Aber bevor wir das machen, würde ich gerne beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns deinen Sohn geschickt hast, dass er in die Welt gekommen ist, um ein perfektes Leben zu leben. Und ich danke dir, dass du wirklich für Fragen offen bist, dass du wirklich für mich offen bist, dass du wirklich das willst, dass ich mit dir ins Gespräch komme. Gott, ich bete dafür, dass du einfach uns Vertrauen schenkst, dass wir dich vertrauen können, dass wir dich ein bisschen besser verstehen können. Und ich danke dir so, dass du uns begegnest. Es ist in deinem Namen. Amen.